Er hielt vor dem Hilton, gab die Schlüssel des Chevrolet dem Pförtner. Durch die in blau-grün gehaltene Vorhalle ging er zum Aufzug. Felix roch ihn. Nelkenparfum. Durchdringend. Sehen wir uns morgen, Herr Diplom-Ingenieur? Ach ja, wo? Gehen Sie nicht zu der Feier. Zu Ihrem eigenen Wohl sage ich Ihnen das. Im Aufzug bat ihn ein Plakat des alten Herrn Hilton: Seien Sie mein Gast. Es gibt Leute, die nur bei sich zu Gast sind. Wie bei anderen. Er trat in sein Zimmer und roch das Nelkenparfum. Die Schlösser der Schubladen, die er als Archive benutzt hatte, waren aufgebrochen. Papiere lagen herum, über den Teppich verstreut. Erschöpft fiel er auf das Doppelbett, rief den Zimmerservice an und bestellte für Punkt 8 Frühstück. Ohne sich auszuziehen oder das Licht auszuschalten, schlief er ein. Er trank den Orangensaft und zwei Tassen Kaffee und fuhr um 8:30 in einem reinen, gebügelten Anzug, einem der vielen, die er in dem eingebauten Schrank seines Zimmers im Hilton hingen hatte, nach unten.